das Dunkel endlich weichen. Kyrie, Erlösung, Erlösung. Und schöpften wieder Hoffnung. Er gab uns einen neuen Glauben voller Gnade, Gnade, Gnade. Der Herr zeigt uns Erbarmen und er ist mit uns allen, wenn wir stauchen, fielen, fallen. Hölle und Seelenpein schwinden dahin vor Gottes Güte und seiner Gnade. Kyrie, Eleison, Eleison, Eleison. Kyrie, Eleison, Eleison, Eleison. Eleison, Eleison. Eleison, Eleison, vergeben, schenkt uns Liebe, Licht und Leben. Lauscht allen seinen Lehren, schöpft alle neue Hoffnung von diesem Glauben voller Gnade. Kyrie, Eleison, Eleison, Eleison. Kyrie, Eleison, Eleison. Eleison, Eleison, Eleison.